1. Klar, der Vorteil vom Podcast liegt darin, sich Zeit nehmen zu können. Das heißt aber auch, dass man sich eine Zeit nehmen kann. Zum Beispiel 44 Sekunden. In 44 Sekunden passen Szenen und Zusammenhänge, Atome von Geschichten, Erzählung, Höhepunkt und Rauschen. So beschreiben es die sechs, die hinter dem Podcast 44 Sekunden stehen. Wer jetzt erfahren und hören möchte, welches Potenzial in dem Medium Podcast und in kurzen, verdichteten Gedanken steckt, hört sich das an. Ich verneige mich tief vor dieser Idee und der wundervollen Umsetzung. 42, 43, 44.